come up and tell us what you've appreciated about our church? Der Gerald wird uns kurz erzählen, was an unserer Gemeinde geschätzt hat. So, one thing that did not happen that I hoped to happen was eine Sache, die nicht geschehen ist, die ich gehofft habe, dass geschieht, dass ich stärker und geistlicher wäre. Das ist nicht geschehen. Und ich sage das zur Ermutigung, denn ich glaube, das ist eine Gemeinde, die immer ein Zuhause für schwache Menschen ist. That is, when I look back, you can give 100% God the glory for what has happened here. Wenn ich zurückblicke, dann kann ich wirklich sehen, dass Gott 100% der Ehre bekommt für das, was hier geschehen ist. When I look back and I see what God has done because of people, wenn ich zurückblicke und sehe, was Gott trotz Menschen getan hat, in spite of people, trotz Menschen getan hat, and now coming first, he did it in spite of our weaknesses. He did what we can hear. Und hierher gekommen sehe ich, dass er es trotz unserer Schwächen getan hat. But to mention people because of God did what we see today. Aber Menschen zu erwähnen, wegen denen Gott das gemacht haben, was wir sehen. Da möchte ich besonders Pastor Rob und Mary danken, dass sie Gottes Ruf für diese Nation gefolgt sind. If anybody deserves a medal of accomplishment for the Republic of Austria, really, I would nominate you, really. And it will, maybe it will happen. Und wenn es nach mir ginge und es eine Medaille gibt für das, was man für unsere Nation erreicht hat, dann würde ich Rob und Mary nominieren. And then, of course, so many people and all the lists I may start may be incomplete. Und es sind natürlich viel mehr Menschen, und wenn ich die Liste jetzt beginnen würde, es wäre nicht vollständig. Also vergebt mir, wenn ich jetzt jemanden auslasse. Aber Menschen, die so richtige Schlüsselfiguren waren, so eine Ladestation, die ganz besonders wichtig waren. International Teams, IT. Oder International Teams. TCM, VCM, whatever. And so many different mission groups that have been there just where we needed them. VCM oder viele andere Missionsgruppen, die genau dann da waren, wo wir sie gebraucht haben. Charlie and Emily. And then, of course, I personally, we have seen already Mary Murphy, who has really labored day and night. Oder Mary Murphy, die hier Tag und Nacht ist. And who has been so much. It's been also her accomplishment. Und es ist auch ihre. And then I would also gelingen. Ihr Gelingen. And then I would also be so thankful to individual people from past associations we have been with. Und ich bin auch sehr dankbar für Menschen von vergangenen Verbindungen, mit denen wir waren. And individual people who have impacted this church. Einzelne Menschen, die diese Gemeinde wirklich beeinflusst haben. Who have helped it to accelerate to such a velocity. Und die geholfen haben, dass es weiter wächst, auf so eine Geschwindigkeit bringt, auf so eine Geschwindigkeit that we would kommt, finally be on our own orbit now. Dass wir jetzt in unserem eigenen Umlaufbahn sind. So, and that now we are impacted by them, but we are not limited by the association. Und wir sind zwar beeinflusst von ihnen, aber nicht limitiert durch diese Verbindung. And now free as birds. Frei wie Vögel. Frei wie Vögel. To walk with God. Um mit Gott zu gehen. And just totally experience and enjoy the freedom that we have. Und völlig die Freiheit zu erfahren, die wir haben. And then also I would really be so express my thanks and gratitude to all the new people that have coming here in the last 3 to 5 years. Und ich möchte auch besonders meinen Dank aussprechen an all die neuen Menschen, die in den letzten 3 bis 5 Jahren hergekommen sind. The laborers who God has called at a later point. Die Arbeiter, die Gott zu einem späteren Zeitpunkt berufen hat. In Matthew 20. In Matthäus 20. Because they are the crown of our rejoicing. Denn sie sind die Krone von unserer Freude. And we participate in the joy they have with their God. Und wir nehmen teil, haben Teil an der Freude, die sie mit ihrem Gott and haben. We see that their God is our God. Und wir sehen, dass ihr Gott unser Gott ist. And they give us great, great encouragement. Und die geben uns große Ermutigung. And everything that happened, good and bad, in the last 20 years. Und alles, was geschehen ist, Gutes und Schlechtes, happened, in den letzten 20 Jahren. For the sake of the new people. Das ist um der neuen Menschen willen geschehen. So in order that the new people may also, what happens to them now, that they also will, they will be key for the next generation to come. Und auch das, was jetzt den neuen Menschen geschieht, ist so zu sehen, dass sie Schlüssel sind für die nächste Generation, and die kommt. I think the key to the success is und here, der Schlüssel zum Erfolg hier ist die Liebe für das Wort Gottes. The love for the word of God. This is the only guarantee to success in life. Die Liebe für das Wort Gottes ist die einzige Garantie dafür, Erfolg im Leben in zu haben. Life, in business and in the life to come. In diesem Leben, im Geschäftsleben und in dem Leben, das kommen wird. This is my prayer that we stay so close to the word as we have always been. Und das ist mein Gebet, dass wir so nahe am Wort bleiben, wie wir es immer waren. Yeah, and for me it's a great privilege to see what is to be here for the first time downstairs. Yeah. Und es ist für mich ein großes Vorrecht, das zu sehen und dass wir jetzt das erste Mal hier unten okay. sind. Thank you. Danke. Gerald, would you like to translate for old time's sake? Come on. Yeah. I remember the first time you translated. Das erste Mal, als ich übersetzt habe, someone said, well, sagte jemand, do you think he's good enough, you know? Glaubt er, er ist gut like genug? 23 years das ago, war vor 23 Jahren. Said, he's great. Sie sagten, ja, er ist großartig. So he's, thanks, Gerald. Okay. Yeah. I'm just going to share a few words from Joshua chapter 13. Ich werde ein paar Worte vom Josua Kapitel 13 lesen. And it has to do with the spies. Und es hat zu tun mit der entering the land. Ja, mit dem ins Land hineingehen. So Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte, darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. The Lord sent 12 spies into the land. Da geht es ja um diese 12 Kundschafter, die in das Land ausgeschickt werden. Some people say that the promised land is heaven. Viele Leute sagen, das verheißene Land ist ja im Himmel. But that promised land was a land of conflict. Aber dieses Land war ja ein Land des Konfliktes. And it speaks more clearly of God's purpose for us on earth. Es ist, spricht eigentlich viel klarer über Gottes Plan für uns hier auf der Erde. And that purpose for us is a place of conflict. Und dieser Zweck, dieser Plan ist eigentlich hier ein Ort des Konfliktes. In this world you will have tribulation. In dieser Welt habt ihr Trübsal auch. That's a promise. Das ist eine Gewissheit, eine Versprechen, kann But man sagen. Be encouraged. Seid ermutigt, for I've overcome the world. Weil ich habe die Welt überwunden. There were 12 spies were sent. They were one from an elder from each tribe. Und da wird über ein Ältester geschickt von jedem Stamm einer. And they walked for 40 days to go and check out the promised land. Und die sind 40 Tage herumgegangen und haben das ausgekundschaftet, das Land. And they saw everything. Und die sahen da alles. A land flowing with milk and honey. Wo ein Land, wo Milch und Honig floss. The grapes were so big, und die Trauben waren so groß, that when they cut a cluster off the vine, dass wenn man nur eine einzige Traube vom Stock abgetrennt hat, one person could not pick it up. Konnte eine Person die nicht tragen. They had to put a stick through it and put it on the shoulders of two people. Sie mussten einen Balken durch verwenden, um den dann auf zwei Schultern zu stützen, um das transportfähig zu machen. So they came back. Und die kamen zurück. And they gave a report. Und die berichteten. And did I say Joshua? Numbers? I think it's Numbers. Numbers chapter 13. Es ist im 4. Mose Kapitel Numbers 13. Chapter 13. And they came back and they said, yes, surely the promised land is a land flowing with milk and honey. Surely the promised land. Und der Herr redete zu Mose, is this Numbers 13 now? Yeah, I'm just actually not reading it. I'm just reading it. Ach so, okay, gut. Okay. The promised land actually is a land flowing with milk and honey. Das verheißene Land, da fließt tatsächlich Milch und Honig. But doch. There's a problem. Da ist auch ein Problem. It is also in Numbers 13:27. Es ist auch in 4. Mose 13:27. They gave a report to Moses. Sie berichteten Mose. We went into the land which you sent us, and it does flow with milk and honey. Wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt Milch und Honig über. Here is its fruit. Und da ist seine Frucht. But the people who live there are powerful. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. And the cities are fortified and very large. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. And we saw the descendants of Anak there. Und auch die Söhne Enachs haben wir dort gesehen. Bla bla bla. Verse 30. Vers 30. Then Caleb silenced the people before Moses and said, und Caleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Moses murrte und sagte, we should go up and take possession of the land. Lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, and here's our message. Denn wir werden es gewiss bezwingen. Und jetzt kommt die Botschaft. For we are more than able. Denn wir sind mehr als bereit oder sind mehr als we in der Lage. Wir sind mehr als in der Lage. God has given us this building. Gott hat uns dieses Gebäude gegeben. God gave it to us. Gott gab es uns. God gave it to us. Gott gab es zu uns. Because it's part of the promised land for us. Weil es ist Teil des verheißenen Landes für uns. God gave it to Gott us. Gab es uns. Was it a battle? War es eine Schlacht? Yes. Ja, es it war eine Schlacht. Always will be. Es wird immer so sein. The promised land is always a place of conflict. Das verheißene Land ist auch gleichzeitig ein Land des Konfliktes. Because God is teaching us to trust him. Weil Gott uns lehrt, ihm zu vertrauen. Are we able? Sind wir fähig? We are more than able. Wir sind in der Lage. Can we afford this building? Können wir uns dieses Gebäude leisten? We are more than able. Mehr als genug. Even if we don't grow, selbst wenn wir nicht wachsen, another person. Und noch eine zusätzliche Person. We are more than able to sustain this building with just the people that we have. Nur mit den Leuten, die wir schon haben, können wir dieses Gebäude weiterführen. If we follow the Lord with all our heart. Wenn wir dem Herrn folgen mit all unserem Herzen. At this moment we cannot really afford this building. Momentan, wie es so aussieht, können wir uns das Gebäude nicht leisten. We've had to talk about maybe renting out the cellar to a restaurant. Wir haben sogar schon spekuliert darüber, unten etwas für ein Restaurant zu vermieten. Where we wanted to have the kids and the cafe and the for the youth. Für die jungen Leute und Jugendlichen. Maybe have to rent it to some restaurant so we could pay the bills. Und der Platz, der für die bestimmt wäre, dass man es an ein Restaurant weitervermietet. It's not the will of God. Es ist nicht der Wille Gottes. God gave us this building as the house of the Lord. Gott gab uns dieses Gebäude als Haus des Herrn. We are more than able. Wir sind mehr als fähig. If all of us just faithfully gave, wenn alle von uns treu gegeben hätten, we're not even saying generously gave, nicht nur jetzt einfach nur großzügig. Every church, in every church, 20% of the people give generously. Wenn in jeder Gemeinde geben ungefähr 20% der Leute großzügig. And those 20% usually carry the church. Und diese 20% tragen die Gemeinde finanziell. If those 20% continue to give generously and the 80% just gave faithfully. Wenn diese 20% weiter großzügig geben, die restlichen 80% treu und verlässlich. We are more. Sind wir mehr als in der Lage. Now, es ist interessant. The message today is die about people. Botschaft heute, da dreht sich's um Leute. It's about people coming to Christ. Leute, die zu Christus kommen. People who we don't know yet. Leute, die wir noch nicht kennen. People that I'm meeting up in the doggy park, you know? Leute, die ich vielleicht im Hundepark treffe. That I want to see come to Christ. Und ich will sehen, dass sie zu Christus kommen. This was the Lord's purpose. Das ist Gottes Plan. In Luke chapter 19 verse 10. In Lukas 19 Vers 10. It says, he said, I came to seek and to save that which was lost. Ich kam zu suchen und zu retten, das verloren war. This statement, we are more than able. Wir sind mehr als in der Lage. Now, this is a statement of courage. Das ist eine ermutigende Bemerkung. If we talk to any of the 10 other elders, wenn wir zu irgendeinem der anderen 10 Ältesten sprechen they würden, would have a very good argument. Dann hätten sie ein gutes Argument. Their argument was so strong, ihr Argument war so überzeugend, that in verse 31, dass in Vers 31 they actually went secretly and began to spread a bad report among the whole nation. Die sind hinterrücks herumgezogen und haben dann einen bösen Bericht an das ganze Volk weitergeleitet. I was there. Ich war dort. I saw them. Ich habe sie gesehen. Don't listen to Caleb and Joshua. Hört nicht auf Caleb und Joshua. These guys are fanatics. Das sind Fanatiker. They're crazy. Die sind verrückt. I saw them. Ich sah sie. They had muscles and swords and fortresses. Die sind voll muskulös mit Schwertern und großen Anlagen und Befestigungen. We were like grasshoppers before them. Und wir waren wie Heuhüpfer im Vergleich zu denen. Says in the last verse, doch im letzten Vers steht, we were like grasshoppers. Im Vergleich mit denen kamen wir uns vor wie Grashüpfer. We were like little grasshoppers. Wie kleine Grashüpfer. They were like giants. Die waren wirklich Riesen. It's impossible. Das ist unmöglich. It can't be done. Das kann nicht getan werden. This is the nature of the call of God. Das ist die Natur oder die Eigenart von Gottes Ruf. Gott beruft uns niemals zu etwas, was wir so einfach tun können. Ich habe erst da unlängst am Freitag hier unten gearbeitet. Und die Kindergartenfeier war so unglaublich. Ich habe die eigenen Arbeitslärm nicht mehr gehört. Die haben gejubelt und herumgeschrien und unglaublich, was Gott macht durch den Kindergarten und auch die MCA-Schule und alles, was Gott tun will. Wir sind zusammen viel mehr wirkungsvoller als jeder für sich allein. Wenn ich manchmal durchs Gebäude so gehe und mit Leuten so spreche und ich denke, manchmal habe ich das Gefühl, ich spreche zu einer von diesen 10 Ältesten. Ich höre immer, was man nicht tun kann. Nicht von vielen, aber da und dort mal. Und ich sage mir, ja, gut. Dankeschön, danke. Gut, Wiedersehen. You know what? I don't want to hear it. Ich möchte es hören. It's so convincing. Ich will es nicht hören. Es ist das so überzeugend. It's so convincing that they convinced a whole nation. Es ist ihnen gelungen, das ganze Volk umzuwiegeln. To the point where God did not allow the entire nation to enter the promised land. Und zwar, das ging so weit, dass Gott die ganze Nation nicht mehr reinlassen hat. Now if you go to chapter 14. In Kapitel 14. And look at verse 30. Vers 30. God says, not one of you will enter the land I swore with uplifted hand to make your home. Niemals sollt ihr in das Land kommen, in dem euch wohnen zu lassen, ich meine Hand zum Schwur erhoben habe. Except Caleb. Außer Caleb. And Joshua. Und Josua. Interesting, if you read the names of these elders. Wenn man sich die Namen dieser Ältesten jetzt einmal vornimmt. How many of our kids are named Shammah? Wie viele von unseren Kindern heißen jetzt Shammah? Shaphat. Oder Shaphat. Eagle. Oder Igor. They named a bird after him. Ja, der heißt, die Vögel werden dann immer benannt. Palti. Gadiel. Gadiel. Gadi. Und Gadi. Amiel. Und Amiel. I have an uncle, Emil. Emil. Amiel. I have an uncle, Emil. Ich habe einen Onkel, der so heißt, ja. But M means God, you know, so. Am heißt Gott. Sethor. Sethor, come here, Sethor. Sethor, komm hier, Sethor. I mean, there's probably people in the world with these names, but they're not very common. Diese Namen sind nicht sehr häufig. Nachbi, come here, Nachbi. Oder Nabbi. Caleb and Joshua. Caleb und Joshua. Their names will last forever. Ihre Namen, die werden immer weiterleben. Yeshua. Even Christ himself, Jesus, took that name. Ja, Christus nahm den Namen an, Yeshua. Yeshua, Joshua. Joshua. Amazing. Erstaunlich. These guys followed the Lord with all their heart. Weil sie haben den Herrn mit ganzem Herzen nachgefolgt. And this is my challenge this morning. Und das ist meine Herausforderung heute Morgen. We are more than able. Wir sind mehr als bereit. Be careful of what you listen to. Hab Acht auf was du hörst. We are more than able. Wir sind mehr als bereit. God has called us to do something that we in ourselves are not able. Gott hat uns zu etwas berufen, zu dem wir in uns selber nicht fähig sind. And if someone says we're not able, und wenn jemand sagt, wir sind nicht fähig, you're right, we're not, but God is. Das ist richtig. Doch, Gott ist es. When we came here years ago, als wir vor Jahren herkamen, we were not able. Waren wir nicht fähig. Just three people, drei Leute. Thinking, where will this thing go? Bloß drei Leute, die sich dachten, wie geht das weiter? Wie lange überleben wir? And 22 years later, doch 22 Jahre später, we are at the door. Sind wir eigentlich erst am Eingang. This is the first day of a new door. Das ist eigentlich der erste Tag an einer neuen Türe. 1. Korinther 16,9 says, a great door has opened. Eine große Tür hat sich für uns geöffnet. But many are the adversaries. Doch, die Feinde sind zahlreich. The adversaries are normal. Die Feinde sind wahnsinnig stark. Because if we are a threat to the kingdom of darkness, denn wenn wir dem Königreich der Dunkelheit wirklich eine Bedrohung sind, and I believe that we are, und ich glaube, das sind wir, then he's gonna do everything he can to stop the work. Dann wird er alles tun, um das Werk zu verhindern. Read the book of Nehemiah. Lies das Buch von Nehemiah. Widerstand, what's the English word? Resistance. The opposition der Widerstand, to the work of God. Der Widerstand gegen die Arbeit Gottes, it comes from without, kommt von außen, and it comes from within, aber auch von innen. But we are more than able. Wir sind mehr als fähig. I just want to close with this. Ich möchte damit abschließen. Just look at this verse in verse 33. Schauen wir uns in Vers 33 das nochmal an. Your children will be shepherds here for 40 years. Und eure Kinder sollen 40 lang in der Wüste Hirten sein. Suffering for your und werden leiden wegen eurer Untreue. And look what it says in verse 37. Und dann in Vers 37. These men responsible for spreading the bad report, diese Männer, die ein böses Gerede über das Land aufgebracht hatten, were struck down and died of a plague before the Lord. Starben durch eine Plage vor dem Herrn. God is not, he is not impressed by natural thinking. Gott ist nicht beeindruckt durch natürliches Denken. God wants us to walk by faith. Gott möchte, dass wir ihm glauben He gehen. Wants us to look to him. Er möchte, dass wir zu ihm schauen to walk with him und mit ihm gehen and to be trusting him. Und dass wir ihm vertrauen. And what God wants to do in the future, und was Gott in der Zukunft will, only he knows. Nur er weiß But es. We know this, John 15. Doch wir wissen aus Johannes 15, he prunes us, er schneidet uns zurecht, so that we can bear more fruit, um dass wir mehr Frucht tragen können. More fruit, und noch mehr Frucht. And much more fruit, und noch viel mehr Frucht to the glory of God. Zu seiner Herrlichkeit. This chapel here is only provisional. Diese Halle hier, die ist einfach nur da. This is just temporary. Vorübergehend, um uns zu bieten. Fühlt euch nicht zu sehr zu Hause da. The chapel is yet to come upstairs. Weil die wird ja erst kommen, dann die endgültige oben. It won't have any pillars. Da werden keine Säulen sein. The back wall will be about 4 meters further. Und die Hinterwand ist 4 Meter weiter hinten. We have other plans for this Erdgeschoss. Wir haben nämlich eben andere Pläne für hier unten. It's for the children. Es ist für die Kinder. Look at this verse. Schaut euch diesen your Vers an. Children suffer because of your unfaithfulness. Dass eure Kinder jetzt leiden müssen wegen eurer Untreue. But our children will not. Unsere Kinder werden das nicht. Let's walk faithfully. Gehen wir treu. And let's have this burning in our hearts. Und haben wir dieses Brennen in unserem Herzen. We are more than able. Wir sind mehr als bereit. And even if what someone is saying, und selbst wenn das, was jemand what sagt you're feeling, oder etwas fühlt, we are more than able. Wir sind trotzdem fähig, mehr because, als fähig. Wegen Gott. Just one last thought. Einen letzten Gedanken. 1. Thessalonians 5. 1. Thessalonicher 5. Paul talks about the Lord's coming. Paulus spricht über das Kommen des Herrn. He says, the coming of the Lord is like a thief in the night. Der Herr wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. So be alert. sei wachsam. And be sober. Sei nüchtern. If we want to be faithful, wenn wir als treu befunden werden be wollen, alert and be sober. Sei wachsam, sei nüchtern. We stay alert by staying in the word. Wir bleiben nüchtern, indem wir im Wort bleiben. Please, read your Bibles. Try to read them daily. Bitte versucht, eure Bibeln täglich zu lesen. Keep a Bible in your car for the red lights. Halte allein eine Bibel bereit für diese vielen Stehzeiten an Ampeln und Kreuzungen. Wenn du im Verkehr gefangen bist, hab immer eine Bibel griffbereit. Gleich neben der Handbremsen. Bleib im Wort, bleib wachsam. Nummer zwei. Bleib nüchtern. Werdet nicht durch die Dinge der Welt vergiftet. You know, you can drink a little wine. Man kann ein bisschen Wein trinken and enjoy it, und sich daran freuen. Or you can just be intoxicated by oder man kann sich dadurch berauschen lassen. There are a lot of things out there that God blesses us with. Da sind viele Dinge, die Gott ja benutzt, dass wir Freude daran haben. Don't be intoxicated by it. Lasst euch nicht berauschen durch etwas. The summer's coming. Der Sommer kommt. In July, im Juli, we start to pay the credit on the building. Fangen wir an, den Kredit zu zahlen für dieses Gebäude. We are more than able. Wir sind mehr als fähig. We are more than able. Mehr als fähig. But it will take faithfulness. Doch es erfordert Treue. Let's make a commitment in our hearts. Haben wir in unserem Herzen, halten wir das fest im Herzen. It's not about the building. Es geht nicht ums Gebäude. It's about the people in the building. Es geht um die Leute im Gebäude. It's about the kindergarten. Es geht um den Kindergarten. It's about the MCA school. Um die MCA-Schule. It's about the youth ministry. Um den Jugenddienst. It's about the Sunday school. Um die Sonntagsschule. It's about the 9 visitors who are here this morning. Um die 9 Erstbesucher heute Morgen. And the hundreds and hundreds who will come this year. Und die Hunderten und Hunderten, die and dieses Jahr kommen. Christ, und die zu Christus kommen werden. Um die geht es. You know, my wife and I, when we go to America, wenn meine Frau und ich nach Amerika gehen und ihre Schwester oder meine Mutter geben uns etwas als Geschenk. First thing we do, das Erste, was wir tun, we put aside, wir geben auf die Seite. So that when we come back, it goes in the offering. Was auf die Seite, dass sobald wir wieder heimkommen, es in die Spende geben. It's our church. Es ist unsere Gemeinde. It will fall or stand with us. Sie wird mit uns stehen oder fallen. So, we are more than able. Wir sind mehr als bereit. God is faithful toward us. Gott ist treu zu uns. Because of his faithfulness, wegen seiner Treue we can be faithful. Können wir treu sein. And this is just the beginning. Und das ist der Anfang. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, you've opened a great door for us. Du hast für uns eine große Türe geöffnet. We are more than able, wir sind mehr als fähig, because you are with us. Weil du mit uns bist. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen. And if you die today, where would you go? Wenn du heute sterben würdest, wo würdest du da hingehen? Do you know? Weißt du das? Jesus, died, Jesus starb, to give us the free gift of eternal life. Um uns das freie Geschenk ewigen Lebens zu geben. John the Baptist called him the Lamb of God. Johannes der Täufer hat das Lamm Gottes hat ihn bezeichnet als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Denke daran. The Lamb of God, das Lamm Gottes, who takes away the sins of the world. Das die Sünde der Welt wegnimmt. Would you like him to take away your sin? Möchtest du, dass auch deine Sünde wegnimmt? Pray with me. Bete mit mir. Say, God in heaven. Gott im Himmel. I want so much for you to be my father. Ich möchte so sehr, dass du mein Vater bist. To have a relationship with you. Mit dir eine Beziehung zu haben. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. Cleanse me. Reinige mich. Fill me with your peace. Füll mich mit deinem Frieden. This morning I pray, heute Morgen. That when I die, dass, wenn ich dran bin zu sterben, I might be with you. Ich gleich in deiner Gegenwart bin. Lord, I thank you this morning. Herr, ich danke dir heute Morgen for so many faithful people. Für so viele treue Leute. We're faithful to love. Treu die treu geliebt haben und gedient haben, um aufzubauen, zu geben. Danke, Herr. Father, this morning we commit this hall to you. Vater, heute Morgen vertrauen wir dir diesen Raum an hier. The house of the Lord. Das Haus Gottes. And we commit it to you. Und vertrauen es dir an. Everything that happens here, was alles hier passiert. May it be holy and pure. Und hier vorgeht, es soll es heilig und rein bleiben. May many people come to know you in this, in this, und dass viele dich hier kennenlernen sollen. Hier in diesem Raum. Thank you for all you did upstairs. Danke für alles, was du auch oben gewirkt hast. And together as one church, zusammen als eine Gemeinde. We dedicate this to you. Wir widmen das dir. If you'd like, just lift your hands to the Lord. Wenn du dich danach fühlst, kannst du deine Hände heben. Just say, Lord, we dedicate this place to you. Sag, Herr, wir geben dir diesen Raum. Wir vertrauen dir den an. We dedicate our hearts. Und wir geben dir unsere Herzen. We are more than able. Wir sind mehr als bereit. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir. Praise the Lord. Preist den Herrn. In Jesus' name. In Jesu Namen.